In der letzten Sendung. Stellen Sie sich vor, wie ein Vogel zum anderen sagt, warum machen sich die Menschen so viel Stress? Jesus sagte, wenn Gott die Vögel des Himmels ernährt, wie viel mehr wird er euch ernähren? Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Wenn Sie sich Jesus nähern, Freunde, dann begeben Sie sich in die Gegenwart von Leben und Auferstehung. Amen. Also, wir sehen, wie Gott in der Vergangenheit Israel in Ägypten beschützte. Wir sehen, wie Gott in der Zukunft die 144.000 jüdischen Evangelisten beschützt. Gott möchte gerne beschützen. Das wirft natürlich berechtigte Fragen auf. Fragen wie, was ist denn mit den Märtyrern? Wie erklärt man die? In der begrenzten Zeit, die uns noch verblieben ist, versuche ich mal, solche Fragen zu beantworten. Warum musste Paulus leiden? Wenn wir Zeit haben, beantworte ich das auch gleich mit. Also gehen wir direkt zu Psalm 91. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, auf Hebräisch Elyon, bleibt im Schatten des Allmächtigen, Shaddai. Hier spricht der Heilige Geist. In Psalm 91 findet man den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der erste Vers ist ein Zeugnis des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Wissen Sie, auf wen sich das bezieht? Heute haben wir all diesen Zugang, aber speziell bezieht sich das auf den Herrn Jesus Christus, als er Mensch war. Als er Mensch wurde, da lebte er auch wirklich wie ein Mensch. Er war ein Mensch, der unter dem Schirm des Höchsten lebte. Er blieb unter dem Schatten des Allmächtigen. In Vers 2 spricht dann dieser vollkommene Mensch, der Herr Jesus. Woher ich das weiß? Weil er sagt, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Und in Hebräer 2, Vers 13 wird das als ein Ausspruch zitiert, der aus dem Mund unseres Herrn Jesus kommt. Also der Heilige Geist sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und der Herr Jesus erwidert, ich sage zum Herrn, zu Jahwe, Jehova, meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, mein Elohim, ich vertraue auf ihn. Also, wann immer Sie Elyon, der höchste Gott, sehen, weist das darauf hin, dass er über alle Menschen regiert, ganz gleich, welche Position sie haben. Als Israel dem Götzendienst verfiel, sprach Gott einmal zu einem König namens Nebukadnezar. Als Nebukadnezar an die Macht kam, war er ein Niemand. Er regierte in Babylon, aber Gott sagte, ich werde dich zum König der Könige machen. Er sagte ihm, ich werde dir souveräne Macht geben. Du wirst über die Vögel des Himmels herrschen. Du wirst über die Tiere des Feldes herrschen. Was Gott nicht sagte, war, dass er über die Fische des Meeres herrschen würde. Das ist dem vollkommenen Menschen vorbehalten, der eine ewige Herrschaft hat. Als er kam, bezahlte er die Tempelsteuer mit Fischen. Bezahle die Steuer mit einer Münze, die du im Mund des Fisches findest. Das war ihm vorbehalten. Doch nachdem Gott König Nebukadnezar groß gemacht hatte, ging der eines Tages in den hängenden Gärten von Babylon spazieren. Er schaute auf all diese Schönheit und sagte, habe ich das nicht mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät erbaut, mit meiner Weisheit? Da sprach der Allerhöchste. In der Bibel steht, noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang Gottes Stimme. 7 Jahre lang wirst du wie ein Wolf leben. Haare werden dir aus dem Körper sprießen. Du wirst Gras wie ein Ochse essen. Und du wirst wie jemand leben, der verrückt ist. 7 Jahre lang lebte der König als Ausgestoßener unter freiem Himmel. Und dann eines Tages, als die 7 Jahre abgelaufen waren, steht in der Bibel, dass König Nebukadnezar seine Augen zum Himmel emporhob und sagte, ich lobe Gott. Es dämmerte ihm, Gott ist ein gnädiger Gott. In dem Moment, in dem er Gott anerkannte, erlangte er auch sein Königtum und seine Herrlichkeit zurück, so heißt es in der Bibel. Denken Sie daran, der Höchste herrscht. Und die Bezeichnung der Höchste wird in der gesamten Geschichte über König Nebukadnezar verwendet. Als Abraham Melchisedek begegnete, der ein Bild für Christus ist, wird zum ersten Mal der Höchste erwähnt. Das steht im Zusammenhang mit dem Zehnten und mit dem Abendmahl, basierend auf dem Opfer des Leibes Jesu. Können Sie mir folgen? Also, Elyon, der Höchste, bedeutet, das können Sie sich aufschreiben, die höchste Stellung haben. Bei Shaddai können Sie aufschreiben, uneingeschränkte Macht. Elyon heißt also höchste Stellung und Shaddai uneingeschränkte Macht. Stellen Sie sich vor, diesen Gott auf Ihrer Seite zu haben. Er steht über allem und kann sie überall hinstellen. Er kann einen Menschen herabsetzen und einen anderen erhöhen. Stimmt's? Er kann jemandem den Atem nehmen und dann ist er weg. Man kann ihn noch so viel lästern und in den höchsten Himmel rufen, dass es keinen Gott gibt. In der Bibel steht, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Selbst der Atem, mit dem er das sagt, stammt von Gott. Gott könnte ihn einfach wegnehmen, macht er aber nicht. Nur in Ausnahmefällen verkürzt Gott manchmal das Leben eines Menschen. Gott ist ein gnädiger Gott. Aber dieser gnädige Gott steht über allem und hat uneingeschränkte Macht. Und er ist für uns. Er ist auf unserer Seite. Er ist unser Gott. In der heutigen Zeit gibt es viele Gefahren, nicht wahr? Es gibt alle möglichen Krankheiten und Viren, für die es noch nicht einmal ein Heilmittel gibt. Und unsere Kinder wachsen in diesem Umfeld auf. Was für eine Beruhigung und ein Trost zu wissen, dass der, der über allem steht und uneingeschränkte Macht hat, uns schützen kann. Vers 3. Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Ich möchte, dass ihre Familien geschützt sind, Leute. Schauen Sie her. Ich möchte, dass ihre Familien in diesen letzten Tagen geschützt sind. Der Teufel wird euch sagen, was ist mit dem und dem? Der ist doch Christ, was ist mit dem und dem? Er glaubt ja doch an Gott. Darauf komme ich noch zu sprechen. Haben Sie Geduld, okay? Ich möchte, dass ihre Familien gesegnet sind. Ich möchte, dass ihre Familien geschützt sind. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, welcher Gemeinde sie angehören. Wenn man Predigten hört wie, man weiß nie, was passiert, morgen sind wir vielleicht tot. Wenn man solche Predigten hört und gar nicht an das denkt, was im Wort Gottes steht. Ich habe Ihnen heute gezeigt, was im Wort Gottes steht. Ich habe Ihnen gezeigt, wie Gott sein Volk in der Vergangenheit beschützt hat. Ich habe Ihnen gezeigt, wie Gott sein Volk in der Zukunft beschützt. Schutz ist Gottes Spezialität. Auch heute ist Schutz Gottes Spezialität. Also, was ist dann mit dem Märtyrertod? Ich sagte, dass ich darauf zu sprechen kommen wollte. Aber Sie können noch ein bisschen warten. Was lange währt, wird endlich gut. Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest, eine Seuche. Dazu gehört auch Ebola. Verderblich bedeutet gefährliche Seuche. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Darüber habe ich schon eine Predigt gehalten. Das werde ich heute nicht noch einmal erklären. Und jetzt schauen Sie her, nächster Vers. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht. Pest heißt übrigens Krankheit. Es gibt ja gefährliche Krankheiten, die man kennt, wie das Ebola-Virus. Das ist bekannt. Aber manche Menschen haben auch Angst vor Krankheiten, von denen sie denken, dass sie sich in ihren Körpern entwickeln, ohne dass sie es merken. Wenn jemand an einer Krankheit stirbt oder beim Joggen einfach tot umfällt, obwohl er gesund aussah, dann bekommen die Menschen Angst. Sie sagen, ich habe Angst, krank zu werden. Und meinen damit nicht Ebola, sondern überhaupt. Und dann lassen sie sich ständig durchchecken. Und der Mensch ist nur ein Mensch. Manchmal übersehen wir etwas. Aber Gott nicht. Das ist also die Pest, die im Finstern umgeht. Noch vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Das ist äußerliche Zerstörung. Ob nun ein Flugzeug abstürzt oder eine Epidemie wütet. Es führt zu Zerstörung. Man muss religiös ziemlich verwirrt sein, um zu sagen, dass gut schlecht ist. Und schlecht gut. Krankheit ist gut. Gesundheit ist schlecht. Ich habe schon Prediger sagen gehört, Leute waren gesund und haben die Gemeinde verlassen. Also hat Gott sie krank gemacht, damit sie wieder zurück zu ihm finden. Wissen Sie, wir beschuldigen Gott wegen Sachen, die selbst weltliche Menschen bei Vätern nicht dulden würden. Nämlich Kinder körperlich zu misshandeln. Die Leute lehren Dinge wie, der Herr ist mein Hirte, er bricht mir meine Beine. Eine ganz beliebte Lehre, der Herr bricht die Beine der Schafe. Ich habe in ganz Israel gefragt, ich meine jetzt nicht in anderen Ländern, sondern in Israel. Und dort hat man noch nie davon gehört. Hirten, die den Schafen die Beine brechen, verkaufen sie auch zum Schlachten. Gott hingegen ist ein guter Hirte, der sein Leben für die Schafe hingibt. Zeigen Sie mir Psalm 23. Steht da, der Herr ist mein Hirte, er bricht mir meine Beine? Nein, der Herr ist mein Hirte, ich werde alles haben, was ich brauche. Mir wird nichts mangeln, nur Güte und Gnade werden mir folgen. Das Wort folgen bedeutet Jagd auf mich machen, mir nachjagen. Wenn Sie morgens aufstehen, dann machen sich Güte und Gnade bereit, Ihnen auf den Fersen zu bleiben, Kind Gottes. Sie jagen Ihnen nach. Die Gnade ist da, wenn wir morgens die Augen aufmachen, preist Gott. Wir müssen keine Angst haben. Fürchte dich nicht ist ein Befehl, ein Imperativ. Gott sagt, fürchte dich nicht. Du hast unter meinen Flügeln Schutz gefunden, so wie die Küken von ihrer Mutter bedeckt werden. Letzte Woche sahen wir, dass Jesus dem jüdischen Volk sagte, wie oft habe ich euch unter die Flügel sammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Jesus weinte, erinnern Sie sich? Er sagte, ihr habt nicht gewollt. Mit anderen Worten, wir müssen willig sein. Gott zwingt seinen Schutz niemandem auf. Gott respektiert unsere Entscheidungsfreiheit. Wenn Sie jetzt aufstehen und gehen wollen, lässt Gott Sie das tun. Er wird Sie nicht tot umfallen lassen. Aber Sie würden sich viel Gutes entgehen lassen, das es hier zu genießen gibt. Und ich sagte, zu genießen. Hier gibt's keine trockenen Karotten zu kauen. Ob also in der Nacht oder am Tag, in der Dunkelheit oder am Mittag, wir sind jederzeit rund um die Uhr geschützt. Gut, gehen wir zum nächsten Vers, Vers 7. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten. Was ich damit sagen will, der Teufel liebt es, solche Dinge zu tun. Er zeigt ihnen jemanden, der raucht und 80 Jahre alt ist und sagt zu ihnen, siehst du, dass der Typ raucht wie ein Schlot, er hat keine Probleme, er lebt immer noch, rauchen ist also okay. Aber er zeigt ihnen nicht die Millionen anderen, die zu früh und unter großem Leiden gestorben sind. Es ist ein schrecklicher Tod, aber diese Millionen zeigt er ihnen nicht. Er wird ihnen nur Leute zeigen, die er extra dorthin gestellt hat. Und später wird er auch sie kaputt machen, Amen. Der Teufel zeigt ihnen immer nur die Horizontale. Aber wenn etwas Schlimmes passiert, macht er es auf einmal anders. Dann sagt er, wenn denen das passiert, warum sollte es dir dann besser gehen? Der und der ist auch Christ. Du bist Christ, na und? Dem ist das auch passiert. Der Teufel redet einem gerne solches Zeug ein. Wissen Sie was? Darf ich Ihnen allen etwas sagen? Wir wissen nicht, was andere wirklich glauben. Niemand weiß das. Erst im Himmel können wir die Person fragen. Wer im Himmel ist, der ist nämlich lebendiger als irgendjemand hier im Saal. Keiner, nicht einmal der Teufel, kann für diese Person sprechen. Aber Sie können für sich selbst sprechen. Und das ist Gottes Versprechen für Sie. 1000 werden fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten. So wird es doch dich nicht treffen. Merken Sie sich das. Ich habe einen Bekannten in Israel. Pastor Lawrence und Pastor Matthews kennen ihn auch. Er ist ein wirklich guter Freund. Wann immer ich in Israel bin, verbringe ich Zeit mit ihm. Er ist sehr stark im Glauben, sehr stark. Inzwischen muss er schon Mitte 60 sein. Aber er ist immer noch topfit. Er hört sich meine Predigten an, während er jeden Abend joggen geht. Er kommt aus einer der frühesten Familien in Israel, die schon da waren, als Israel 1948 gegründet wurde. Seine Eltern waren christusgläubig, eine von nur wenigen Familien. Er wuchs in der Generation auf. Bei ihm zu Hause wurde nie geflucht. Es wurde nicht geraucht. Er hatte ein sauberes Umfeld, in dem Jesus Christus geehrt wurde. Genau wie in Singapur gibt es auch in Israel die Wehrpflicht und so musste er zur Armee. Aufgrund seiner Vorbildlichkeit und seines sauberen Lebensstils wurde er recht schnell zum Leutnant befördert. 1967 brach dann der Krieg aus. Und er erzählte mir, dass er zwar schießen musste, aber von keinem weiß, den er getötet hat. Er sagte, dass er immer nur schoss, um den Gegner lahmzulegen. Ich zielte auf die Beine, ich zielte auf die Hände. Ich habe nie gezielt getötet. Sowas habe ich sonst noch von niemandem gehört. Und er sagte mir, es ist schwieriger, den Gegner nur verwunden als töten zu wollen. Die israelischen Soldaten seiner Division, mit denen er zusammen war, hatten sich vor dem Krieg, als sie nur trainierten, oft über ihn lustig gemacht, weil sie wussten, dass er gläubig war. Sie zogen ihn auf und beschimpften ihn. Sie versuchten, ihn zu verleiten und zum Trinken zu bewegen und dergleichen. Aber er blieb stark in seinem Zeugnis für Christus. Als 1967 dann der Krieg ausbrach, wurden sie an die Front befohlen. Nebenbei gesagt, er erzählte mir, dass er einen Freund in der Militärakademie hatte, der zusammen mit ihm im Krieg war. Auch er wurde ein Offizier. Aber dieser Freund hatte die Angewohnheit zu sagen, ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Krieg sterben werde. Ich glaube, diesen Krieg überlebe ich nicht. Mein Freund hatte zwar noch nie etwas über die Kraft von Worten gelesen, er kannte solche Lehren nicht, aber instinktiv ermahnte er seinen Freund, sag so etwas nicht. Das ehrt Gott nicht. Gott wird dich beschützen. Aber sein Freund sagte, ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Krieg sterben werde. Als sie dann zusammen an der Front waren, da war sein Freund genau neben ihm, als eine Kugel seinem Freund in den Kopf traf. Er erlebte das hautnah mit. Aber er sagte, dass er in seinem Herzen keine Furcht hatte. Es gab noch ein anderes Vorkommnis. Eine Gruppe orthodoxer Juden wurde auch zum Wehrdienst eingezogen. Sie waren sehr religiös. Junge Kadetten, die sich auch über ihn lustig machten. Sie wollten ihn fertig machen. Eines Tages dann gerieten sie in ein Kreuzfeuer. Sie wurden aus dem Hinterhalt überfallen. Mein Freund war der Leutnant dieser Gruppe, die ins Kreuzfeuer geriet. Es gab Maschinengewehrfeuer und es war, als würde ein Bienenschwarm um seinen Kopf fliegen. Er erinnert sich daran, dass die Blätter der Bäume um ihn herum wie im Herbst auf ihn herunterfielen. Er schaute sich nach seinen Leuten um. Und sie hatten sich alle in ein kleines Loch gezwängt und zitterten vor Angst. Darunter waren auch welche, die sich über ihn lustig gemacht hatten. Und er stand da, während ihm die Kugeln um den Kopf flogen. Und er sagte mir, ich hatte überhaupt keine Angst, dass mich eine Kugel treffen würde. Und das in einem Hinterhalt. Er sagte, als er zu dem Loch ging, wo sich seine Kameraden versteckten und zitterten, keiner versuchte auch nur, auf den Gegner zu schießen. Und er rief ihnen zu, glaubt ihr jetzt? Now! Do you believe? Das waren seine Worte. Und sie schauten zu ihm auf und sahen, wie all die Blätter auf ihn hinabfielen, aber keine einzige Kugel ihn berührte. Keine einzige Kugel. Mein Freund ist sehr demütig. Man muss ihn fast dazu zwingen, Geschichten aus dem Krieg zu erzählen, weil er nicht angeben will. Er spricht nicht über sich selbst, wenn man ihn nicht auffordert. Er ist ein ganz lieber Bruder. Und er erzählt davon, wie er in einer kleinen Gemeinde aufwuchs. Wenn man sich in Israel als Jude zu Jesus bekennt, wird das so gesehen, als würde man seinen Glauben verraten. Seine Wurzeln. Er wuchs also in dieser kleinen Gemeinde auf, in die sein Vater ihn mitnahm, und in dem Gebäude hing eine Tafel, auf der ein Vers stand. Wissen Sie, welcher Vers das war? Tausend fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Er sagt, als ich ein Junge war, da schaute ich mir bei der Predigt immer diese Tafel an und las diese Worte immer wieder, bis sie in meinen Geist drangen. Als ich dann in den Krieg musste, wusste ich, ganz gleich, wie viele an meiner Seite fallen, es würde mich doch nicht treffen. Also wenn der Teufel ihnen sagt, siehst du, der und der ist in deinem Alter, leidet aber an dem und dem. Diese Person ist gesünder als du, ist aber tot umgefallen. Warum soll es dir anders ergehen? Die richtige Reaktion darauf ist, sich erst gar nicht darauf einzulassen. Bilden Sie sich noch nicht einmal ein Urteil über den anderen. Das ist Gottes Sache. Wir sollten lieber auf uns selbst achten und sagen, 1.000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Hören Sie, Leute. Wie geht man dann also damit um, wenn man etwas Schlechtes erlebt? Vielleicht bekommt man eine schlechte Diagnose, eine schlechte Aussicht, was die eigene Gesundheit betrifft. Was tun? Das folgende Zeugnis zeigt, wie man damit umgeht. Es kommt von einer Frau aus Illinois in den USA. Das ist ganz frisch. Ich habe es gestern gerade erst gelesen. Wir bekommen jede Woche neue Zeugnisse. Das ist erstaunlich. Jede Woche. Heute habe ich hier 4-5 Zeugnisse, die ich aus Zeitgründen nicht alle dran nehmen kann. Aber diese Frau aus Illinois schrieb: Ich bekehrte mich 1998 und mein Leben veränderte sich sehr. Aber ich hatte das Gefühl, dass trotzdem etwas nicht stimmte, weil bei mir wiederholt Krebs festgestellt wurde. Angefangen mit Brustkrebs 1998. 2002 hatte ich dann Darmkrebs. Obwohl ich beide Angriffe überlebte, kehrte mein Brustkrebs zweimal wieder, in den Jahren 2000 und 2010. Dann, 2011, sah ich Pastor Joseph Prince im Fernsehen und bestellte mir seine Materialien. Das Erste, was ich von ihm lernte, war, dass alle meine Sünden vergeben worden waren. Dieses Wissen, dass alle Sünden vergeben worden sind, schafft innere Ruhe. Der Geist ruht in Vergebung. Und das hat eine weitreichende Auswirkung. Auch auf die Gesundheit. Ärzte werden Ihnen sagen, dass Stress ganz viele Probleme erzeugen kann. Davor hatte ich immer gehört, dass ich erst Buße tun und Gott um Vergebung bitten musste, wenn ich sündigte. Sie versteht die vollkommene Vergebung. Bald darauf wurde ich ein Partner von Pastor Prince's Arbeit und setzte mich mit all seinen Lehren auseinander. Ich besorgte mir Zur Herrschaft bestimmt, Unverdiente Gunst und sein neues Buch, Die Kraft des richtigen Glaubens. Inzwischen habe ich ein ganz neues Leben mit Gott. Mich plagen keine Schuldgefühle und keine Angst mehr. Eine meiner Lehreinheiten trägt den Titel Verurteilung tötet. Aber sie ist frei von Verurteilung. Jetzt passen Sie auf. Ich habe ein ganz neues Verständnis der Liebe von Christus und habe eine enge Beziehung zu ihm. Wer überzeugt ist, dass ihm vollkommen vergeben worden ist, wird deswegen nicht zügellos, sondern gewinnt eine enge Gottesbeziehung. Mit Gottes Hilfe haben sich auch meine Finanzen gebessert. Ich bin 56 Jahre alt und habe jetzt mein erstes Eigenheim. Außerdem bin ich frei von Krebs. Kein Krebs. Frei von Krebs. Ich habe erleben dürfen, wie Familienmitglieder gerettet wurden. Und ich habe jetzt bessere Familienbeziehungen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr mein Leben dadurch gesegnet worden ist. Meine Augen sind gegenüber der Gnade Gottes geöffnet worden. Und ich will nie wieder zu meiner alten Denkweise zurückkehren. Gott sei die Ehre. Amen. Das heißt, selbst wenn Sie so eine Diagnose bekommen, dürfen Sie wissen, Sie sind nicht wie die Menschen in der Welt, bei denen die gleiche Krankheit festgestellt wird. Die Krankheit hat ein Verfallsdatum. Sie hat den falschen Körper erwischt. Deswegen sage ich, benutzen Sie den Namen Jesus im Kampf gegen Krankheit. Im Namen von Jesus muss jedes Knie sich beugen. Gott hat Jesus einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Über Krebs. Ich sagte über Krebs. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich und deine Familie nicht treffen. Glauben Sie Gott. Furcht entsteht, wenn man nicht mehr vertikal ausgerichtet ist, sondern horizontal. Der Teufel möchte, dass wir uns immer an anderen Menschen orientieren. Wer das tut, überwindet seine Umstände nie. Aber Gott möchte, dass wir auf Jesus schauen. Dann können wir unsere Umstände überwinden. Darf ich da mal ein kräftiges Amen hören? Stephanus wurde gesteinigt und die Bibel berichtet, dass er unerschütterlich blieb. In einer Übersetzung heißt es, dass er seine Augen auf den Himmel richtete und dort Jesus sah. So schrecklich seine momentane Situation war, er ließ sich davon nicht ablenken. Selbst als er gesteinigt wurde, richtete er seinen Blick auf den Himmel und sah Jesus. Und dadurch wurde er wie Jesus. Er sagte, Herr, vergib ihnen ihre Sünde. Er wurde dem ähnlich, auf den er blickte. Stephanus starb nicht wirklich an den Steinen. Paulus wurde auch gesteinigt. Vergessen Sie nicht, Paulus wurde gesteinigt und er stand danach einfach auf und ging zurück in die Stadt. Kennen Sie die Geschichte? In Lystra. Sie steinigten ihn und ließen ihn scheinbar tot liegen. Doch er stand auf, ging zurück in die Stadt und predigte weiter. Wie soll man einen Toten töten? Also, warum ist Stephanus gestorben? Stephanus sagte, Herr Jesus, empfange meinen Geist. Menschen, die den Herrn wirklich lieben und ihre Aufgabe erfüllt haben, können von ihm genommen werden, wenn sie wirklich gehen wollen. Aber gehen Sie nicht unfreiwillig. Es ist etwas, womit Sie übereinstimmen. Wenden wir uns wieder dem Psalm zu, Vers 9. Hier haben wir eine Bedingung. Der Herr Jesus hat in Vers 2 gesagt, der Herr ist meine Zuflucht und meine Burg. Und nun schaut er sie an, denn sie sind wie er. Er sagt, Du hast Gott zu deiner Zuflucht und deiner Burg gemacht. Denn du hast gesagt, der Herr, Jahwe, Jehova, ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten, Elion, zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht sich deinem Zelt. Come near your house. Wo du wohnst. Dies ist das Wort des lebendigen Gottes, Leute. Dies sind nicht irgendwelche ausgeklügelten Worte, sondern die Worte des lebendigen Gottes. Jedes Wort ist von Gott eingegeben. Und Gott sagt, das ist jetzt der Herr Jesus, der hier spricht, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Gibt es noch einen anderen Vers, wo man den Herrn und den Höchsten, Jahwe und Elion, im selben Vers findet? Ja, als Elion das erste Mal erwähnt wird, bei der Begegnung von Melchisedek und Abraham, da sagt Abraham, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten. Das steht im Zusammenhang mit dem Abendmahl, das einen gesund hält. Und mit dem Zehnten der einen, und viele Menschen möchten nicht, dass ich dieses Wort benutze, reich macht. Reichtum heißt nicht in erster Linie, dass man in Gold schwimmt, wie der Drache im Hobbit-Film, in lauter Goldmünzen und dergleichen. Geld ist ein mieser Herr, aber ein guter Diener. Wissen Sie das? Geld ist ein mieser Herr, aber ein wunderbarer Diener. Amen. Verdienen Sie Geld, aber benutzen Sie das Geld ihm zur Ehre, um Seelen zu gewinnen. Der Bibel zufolge entsteht Glaube dadurch, dass man das Wort Gottes hört. Heute wächst in Ihnen Glauben, weil Sie das Wort Gottes hören. Es kommt nicht auf die Worte von Joseph Prince an, sondern auf das Wort Gottes. Aber in Römer 10 steht auch, wie sollen die Leute es hören, wenn es keinen Prediger gibt? Und dann heißt es weiter, wie sollen Prediger predigen können, wenn sie nicht ausgesandt sind? Richtig? Und wenn man mal darüber nachdenkt, wie sollen sie ausgesandt werden, wenn kein Geld da ist, sie zu senden? Also Geld rettet zwar nicht, aber Geld kann dafür benutzt werden, dass Leute das Evangelium von Jesus Christus hören und gerettet werden können. Denken Sie daran, deswegen macht Gott uns reich. In der nächsten Sendung? Sind Sie nicht froh, den Namen Jesus zu kennen? Er kann Sie berühren, Sie trösten und lieben wie niemand anderes. Jesus.